Onno war für ein hohes politisches Amt untragbar geworden. Ihm blieb nur der freiwillige Rückzug. Als er am Abend nach Hause kam, klingelte bereits das Telefon. Und er war darauf gefasst, die erste Presseerklärung abgeben zu müssen. Ja, Quist. Sind Sie Herr Onno Quist? Ja. Mit wem spreche ich? Herr Quist, hier ist das Polizeipräsidium Amsterdam. Es tut uns leid, aber Sie müssen sich auf eine schlimme Nachricht gefasst machen. Mein Sohn, sagen Sie schnell, was ist passiert? Es ist uns bekannt, dass Frau Helga Hartmann Ihre Freundin ist. Ja? Was ist mit ihr? Ihr ist letzte Nacht etwas zugestoßen. Herr Quist, sind Sie noch da? Ist sie tot? Ja, Herr Quist. Wirklich tot? Ja. Wie? Sagen Sie es mir. Sofort. Helga war in der Nacht vorher, als sie aus einer Spätvorstellung im Kino nach Hause kam, überfallen und brutal mit einem Messer traktiert worden. Ein Fixer vermutlich. Er hatte ihre Wohnung ausgeraubt, das Telefonkabel durchgeschnitten und sie einfach ihrem Schicksal überlassen. Als sie am nächsten Morgen gefunden wurde, war sie bereits verblutet. Lieber Max, wir werden uns vermutlich nicht wiedersehen. Ich gehe weg und komme nicht wieder. Ich bin über den Rand gestoßen worden. Der, der ich war, den gibt es nicht mehr. Max, mein Leben ist ohne deines nicht denkbar. Aber so viel wir auch geredet haben, das Wesentliche ist immer verschwiegen worden. Ich habe nichts vergessen und werde auch nichts vergessen. Die Erinnerung an unsere Freundschaft wird bis zu meinem letzten Atemzug in mir sein. Eine Woche nach Helgas Beerdigung hatten Max, Sophia und Quinten Briefe von Onno bekommen, die sie gleichzeitig am Frühstückstisch lasen. Liebe Sophia, Max wird Sie meinen Brief lesen lassen, in dem steht, dass ich verschwinden werde. In meiner jetzigen Verfassung bin ich unbrauchbar für soziale Bindungen. Adas Schicksal hat damit wesentlich zu tun. Ich wünschte mir, ich hätte die Fähigkeit, meine Gefühle zu äußern, aber ich kann es nicht. Lassen Sie es mich also so sagen. Ich bin Ihnen in mancherlei Hinsicht dankbarer als meine eigene Mutter für das, was Sie getan haben und tun. Ada ist Fleisch aus Ihrem Fleisch. Sollten also Ada betreffende Entscheidungen getroffen werden müssen, haben Sie selbstverständlich das letzte Wort. Willst du uns deinen Brief auch vorlesen, Quinten? Ja. Mein lieber Quinten, kannst du dir vorstellen, dass ich alles plötzlich nicht mehr ertrage? Mein lieber Quinten. Vielleicht hättest du das nicht von mir erwartet. Kannst du dir vielleicht vorstellen, du mich dass ich dafür alles plötzlich verachten. Nicht mehr ertrage? Aber so ist es nun einmal. Vielleicht hättest du ich das war dir nicht nie von mir ein richtiger erwartet. Vater. Vielleicht insofern wirst du mich verachten. Kaum vermissen. Aber so ist Vergib es mir und suche mich nicht. Du wirst ich war mich dir nicht nie finden. Ein richtiger Vater. Insofern wirst du mich kaum vermissen. Vergib mir und suche mich nicht. Du wirst mich nicht finden. Es vergingen 3 Jahre. Onno blieb tatsächlich verschwunden. Auf Rot-Rechteren ging alles weiter wie bisher. Quinten führte sein seltsames einzelgängerisches Leben weiter, aber er spürte die Abwesenheit seines Vaters viel stärker, als er je seine Anwesenheit gespürt hatte. Ihn nie wiederzusehen erschien ihm ebenso unmöglich wie die Vorstellung, am nächsten Tag könnte die Sonne nicht mehr aufgehen. Max war von seiner Arbeit in der Sternwarte völlig in Anspruch genommen. Sophia war die Einzige, die Ada regelmäßig im Pflegeheim besuchte. Eines Tages berichtete sie Max, dass die Ärzte bei Ada Gebärmutterkrebs diagnostiziert hatten. Gemeinsam fuhren sie ins Pflegeheim. Es gibt Metastasen. Operieren hat keinen Sinn mehr. Das wäre auch ein Ding. Wie meinen Sie das, Herr Delius? Eine Frau, die seit 17 Jahren im Koma liegt, operiert man nicht. Auch wenn es einen Sinn hätte, hätte es dennoch keinen Sinn. Damit wir uns gleich recht verstehen, Herr Delius. Wenn es einen Sinn hätte, würden wir es tun. Ada lag in ihrem Bett. Ihr stoppeliges Haar war grau und stumpf geworden. das abgemagerte Gesicht voller Flecke und die Nasenflügel von der Sonde rot und entzündet. Dass ein Körper unter dem Laken lag, war kaum noch zu ahnen. Die dürren weißen Hände sahen aus wie Vogelkrallen. Sophia, Sie haben mir nie erzählt, in was für einem Zustand sie ist. Du hast mich nie danach gefragt. Max ertappte sich bei dem Gedanken, dass nun sofort Schluss damit sein musste. Innerhalb der nächsten 5 Minuten. Er betrachtete das, was noch von Ada übrig war, während zugleich vergilbte Bilder von ihr durch seine Erinnerung schwirrten. Ada zu Hause mit dem Cello, Ada nackt im warmen nächtlichen Meer. Was soll Ihrer Meinung nach jetzt geschehen? Die Ärzte hier haben offenbar vor, sie langsam sterben zu lassen. Aber ich finde, es muss ein Ende gemacht werden. Sehr aktiv. Mit einer Morphium-Infusion zum Beispiel. Aber darauf können wir hier nicht hoffen. Mit anderen Worten, sie muss hier weg. In ein aufgeklärtes Krankenhaus. Oder sollen wir sie zu uns nehmen? Nein, das wäre nicht gut für Quinten. Und soll er wissen, was los ist? Ich glaube, die Entscheidung müssen wir beide auf uns nehmen, Max. Was hat es für einen Sinn, sein Leben damit zu belasten? Er ist noch so jung. An diesem Abend, dem 11. März 1985, aß Max bei seiner Freundin. Das Verhältnis mit ihr hatte im Lauf der Jahre den ruhigen Charakter einer Ehe angenommen und sie überlegten, zusammenzuziehen. Wenn alles gut ging, würde Quinten nächstes Jahr das Abitur machen und dann vielleicht ein Studium beginnen. Etwa zu dieser Zeit wäre auch der Mietvertrag in Rot-Rechteren abgelaufen. Sophia hatte sich nie über ihre Pläne geäußert, aber so wie Max sie kannte, wusste sie längst, was dann anstehen würde. Die ganzen 17 Jahre wie von einem Windhauch weggeblasen. Ich frage mich, wie das eigentlich funktioniert, dass sich die Zeiten so plötzlich ändern. Vielleicht existiert Hegels Weltgeist doch. Nach dem Essen ging Max mit einer Flasche Wein in den Garten. Er war betrunken, aber er hatte das Bedürfnis, noch nachzudenken. Er spürte, wie das Bild von Ada, dieses reglose, langsam eingehende Häufchen Elend im Krankenbett, ihn nicht losließ. Er setzte sich auf den Boden und schaute in den Himmel hinauf. Und mit einem Mal war es, als ginge ihm ein großes Licht auf. Er begriff alles. In einem unteilbaren Augenblick war alles zusammengekommen. Aber was war es? Er wusste die Antwort, aber sie schien sich ihm ebenso schwer zu entschlüsseln wie die Frage selbst. Die sogenannte unendliche Geschwindigkeit, also nur eine perspektivische Verzerrung. Wie beim Fluchtpunkt. Im Horizont laufen die Schienen zusammen. Kein Zug kann dadurch über den Gleisen vernichtet. Und auf der anderen Seite nichts mehr. Und doch fahren die Züge weiter, sowohl von der einen wie von der anderen Seite. Die gesamte Kosmologie des Opfers einer Sinnestäuschung? Das wäre doch absurd, wenn der Anfang des Alls nicht mit Unendlichkeiten einherginge. Wenn etwas aus nichts entstanden ist, das ist eine vollkommen andere Sache, als wenn etwas aus etwas anderem entstanden ist. Ja, genau das ist es. Holla, holla. In seiner alkoholischen Umnebelung rückt uns Max aber bedenklich nah auf den Pelz. Genau, Herr Cherubin. Max schaute an diesem Abend eigentlich schon durchs Schlüsselloch. Er hatte uns fast aufgespürt, die Formel für die Entdeckung des Himmels gefunden. Das konnten wir doch nicht zulassen, oder? Und? Was hast du gemacht? Was ich gemacht habe? Bitteschön. Was heißt hier bitteschön? Was war das? Eine Explosion? Ein Meteorit. Ein... Meteorit. Durch ihn gelangte Max Delius doch noch in die Weltpresse, dank des unglaublichen Zufalls, dass er genau an dieser Stelle gesessen hatte, wo er gesessen hatte. Mein lieber Engel, nun mach aber mal einen Punkt. Max Delius teilte sein Schicksal nur mit einem Franziskanermönch aus dem 17. Jahrhundert in Mailand. Der Meteorit war übrigens ein gut 4 Milliarden Jahre alter Achondrit aus dem Gebiet zwischen Mars und Jupiter. Bei allem Respekt für deine Fantasie, aber ein Astronom ausgerechnet von einem Meteoriten erschlagen zu lassen, also ich muss schon sagen. So machen Engel das eben, wenn sie jemanden loswerden müssen. Tja, warte. Schließlich war Max Tod die Voraussetzung dafür, unseren Abgesandten endlich aus den Niederlanden wegzukriegen. Dafür musste Tabula Rasa gemacht werden. Erst Ada, danach Helga, dann Onno, jetzt Max. Das oder jenes muss geschehen, damit das Folgende passieren kann. Und jetzt ist Max auch tot. Alle um mich herum sind tot, verschwunden, unerreichbar. Was soll ich hier eigentlich noch, Großmutter? Aber Quinten. Da kann ich ebenso gut versuchen, meinen Vater zu finden. Einmal angenommen, Coco, du findest ihn und er will nichts von dir wissen. Ja, jetzt sind es schon 4 Jahre und er hat sich nie wieder gemeldet. Wenn er mich sieht und dann immer noch nichts mit mir zu tun haben will, weiß ich es wenigstens. Und die Schule? Wie steht's damit? Ich weiß genug. Oh. Die wichtigsten Dinge habe ich ohnehin nicht in der Schule gelernt. Sei vernünftig. Noch 1 Jahr und du hast das Abitur. Du willst doch studieren, oder? Ich glaube nicht, Großmutter. Hey, du weinst doch wohl nicht. Kuckuck, es wird etwas Schreckliches passieren, wenn du weggehst. Wie kommst du auf sowas? Ich spüre es. Unsinn. Ich bin vielleicht für ein paar Monate weg, aber ich halte dich über alles auf dem Laufenden. Danach kann ich ja wieder zur Schule gehen, wenn du unbedingt meinst. Wann willst du fort? So bald wie möglich. Aber wo wollte Quinten seinen Vater suchen? Da hast du sicher wieder kräftig manipuliert, oder? Sollte ich die Sache nach all dem Aufwand etwas schiefgehen lassen? Quinten entschied sich zunächst einmal für Italien. Da war er noch nie gewesen. Endlich mit eigenen Augen die Bauwerke von Palladio sehen. Bereits im Zug überkam ihn ein überwältigendes Gefühl von Freiheit. Und es steigerte sich zum Glücksgefühl, als er aus der Ferne Venedig liegen sah. Venedig, Vicenza, Padua, Florenz. Schließlich kam er nach Rom. Gleich am ersten Tag zog es ihn zum Pantheon. Da stand er nun wirklich, der römische Tempel sämtlicher Götter. 20 Jahrhunderte alt, grau und kahl wie etwas, das nicht nur aus einer anderen Zeit stammte, sondern auch aus einem anderen Raum. Quinten betrat das Innere und die kolossale Leere nahm ihm den Atem. Die Kuppel, die anstelle eines Schlusssteins von nichts als einem runden Loch abgeschlossen wurde, durch das man den blauen Himmel sah, erinnerte ihn an eine Iris mit Pupille. Eine heruntergekommene Gestalt am Stock kam langsam auf Quinten zu. Ein großer, schwerer Mann mit dunkler Brille und einem ungepflegten grauen Bart. Das halboffene Hemd hing ihm aus der Hose. Die nackten Füße steckten in verschlissenen Schuhen. Onno, nehme ich an. Erraten, Herr Cherubin. Auf seiner Schulter saß ein schwarzer Vogel, ein verirrter junger Rabe aus den Hügeln, den ich ihm geschickt hatte. Schließlich musste man Onno Quist nach all diesen Jahren der Einsamkeit etwas besänftigen, um das entscheidende Ereignis zu ermöglichen. Als Quinten sich eben angewidert von dem Landstreicher abwenden wollte, der ihn so merkwürdig bedrängend anstarrte, flatterte der Rabe hoch, beschrieb einen Kreis um Quinten und verschwand dann durch die blaue Öffnung in der Kuppel. Quinten? Bist wirklich du das, Quinten? Papa? Papa! Wirklich und wahrhaftig, mein Sohn. Ich muss mich setzen. Ist dir nicht gut? Nein. Nein. Ich spüre nur seit einiger Zeit mein Herz. Du wolltest vielleicht nicht gefunden werden, Papa. Soll ich lieber wieder gehen? Nein. Es ist, wie es ist. Ich brauche nur ein bisschen Zeit, um mich daran zu gewöhnen. Einerseits hatte Quinten ein Gefühl von tiefer Unwirklichkeit. Andererseits fand er es ganz selbstverständlich, dass er seinen Vater gefunden hatte. Auch Onno war völlig durcheinander. Wieder einmal hatte sich sein Leben schlagartig verändert. Indem er sich Quinten zu erkennen gegeben hatte, war etwas Unwiderrufliches geschehen. Unmöglich, sich danach wieder für immer von ihm zu verabschieden. Und ebenso unmöglich, wieder zu seiner früheren Existenz zurückzukehren. Quinten, wie geht es dir? Du siehst gut aus. Seit wann bist du in Rom? Seit gestern Abend. Ich kann es immer noch nicht glauben. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Ja, vielleicht träumen wir. Beide den gleichen Traum. Wie geht es, Mama? Noch immer gleich, soweit ich weiß. Ich habe sie schon lange nicht mehr gesehen. Warum gehst du am Stock? Quinten nahm den Stock auf den Schoß und betrachtete ihn. Es war ein roh geschnitzter, knorriger Ast, dessen Handgriff kunstvoll zu einem Schlangenkopf geformt war. Der ist schön, nicht? Habe ich bei einem Trödler entdeckt. Ich hatte vor anderthalb Jahren einen leichten Schlaganfall. Papa! Na, keine Sorge, es ist vorbei. Nur die linke Seite ist immer noch ein bisschen taub und wenn ich gehe, ist mir praktisch immer schwindelig. Und wie bist du gerade nach Rom gekommen, Papa? Du erinnerst dich sicher, dass ich mich früher mit dem Entziffern alter Schriften beschäftigt habe. Ja, nirgends findet man so viel Material wie in Rom. Mit irgendetwas musste ich mich schließlich beschäftigen. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Wolltest du mich suchen? Ja, klar. Wundert dich das? Nein. Ich freue mich. Übrigens habe ich vor kurzem die Arbeit endgültig an den Nagel gehängt. Mein alter italienischer Konkurrent Professor Pellegrini hat nachgewiesen, dass alle meine linguistischen Theorien falsch sind. Ja, Mangel an Talent eben. Am nächsten Tag passierte dann die Sache mit dem Schlaganfall. Ja, damit ist nun gar nichts mehr übrig geblieben von meinem Leben. Außer mir. Ja. Verzeihst du mir, Quinten? Ich hab dir nichts zu verzeihen. Und was machst du so den ganzen Tag? Nichts. Schlafen, Notizen, ein bisschen nachdenken. Aber alles, was ich denke, ist gleich schrecklich. Mich gibt es nicht mehr, Quinten. Irgendwann einmal habe ich eine Geschichte gelesen von einer Frau ohne Schatten. Ich bin ein Schatten ohne Mann. Quinten konnte es nicht glauben. Saß da derselbe Mann, der früher auf die Frage nach seiner Beschäftigung geantwortet hätte, ich widme mich dem Geist, dem Ruf zum Abgrund. Ging es jedem so? Veränderte einen das Leben auf diese Weise? Erwartete ihn das gleiche Schicksal? Ist Max auch in Rom? Papa, Max ist... Wann? Im März. Und wie? Ein Meteorit hat ihn getroffen. Er also auch. Was meinst du mit er also auch? Mangel an Talent. Naja. Lass uns heimgehen, Quinten. Zum ersten Mal in seinem Leben wohnte Quinten jetzt bei seinem Vater, den er nie zuvor so lange und ohne Unterbrechung erlebt hatte. Es war nur ein Zimmer unterm Dach. Das Bett diente auch als Kleiderschrank. Aus allen möglichen Kartons quoll irgendwelches Zeug. Und das Durcheinander um einen Gaskocher in der Zimmerecke ließ kaum an eine Küche denken. Mach's dir bequem. Es sagt sich so einfach. Soll ich mal aufräumen, Papa? Wenn du willst. Schmeiß einfach alles weg. Beide spürten sie die Befangenheit des anderen, aber keiner schaffte es, über die neue Situation zu reden. Sie sprachen überhaupt nicht viel miteinander und nie über frühere Zeiten. Und nach einigen Tagen schien es Quinten, als habe das Schicksal sie zwar zusammengeführt, aber als sei seine Beziehung zu den Steinen Roms, die sie auf ihren täglichen Spaziergängen sahen, stärker als die zu seinem Vater. Mit einem leisen Schauder erkannte er die Bauten wieder, deren Abbildungen für ihn seit seiner Kindheit so viel bedeutet hatten. Und mehr ergriff ihn das Gefühl, als hätte er da irgendwo eine Verabredung, als warte irgendwo etwas auf ihn, dem er sich stetig näherte. Aha. Ich ahne etwas. Ja, wir treten in die entscheidende Phase ein. Die Schwierigkeit war ja immer, dass unser Abgesandter bei seiner Menschwerdung einen Auftrag bekommen hatte, an den er sich erinnern musste. Aber er durfte sich nicht in Form seiner Erinnerung erinnern, sondern sollte denken, dass es seine eigene Idee sei. Papa, komm mal! Schau dir den an. Der Moses von Michelangelo. Ich weiß. Ich habe ein Bild davon bei Theo Kern im Atelier gesehen. Aber dass er so riesig ist, hatte ich mir nicht gedacht. Und wie verdammt böse er aussieht. No, zornig heißt das. Und dazu hat er auch allen Grund. Wieso? Ja, man merkt, du bist vollkommen arreligiös aufgewachsen. Hast du denn eigentlich eine Ahnung von dem, was in der Bibel steht? Nur ein bisschen. Vom Alten Testament fast keine. Ja, macht nichts. Dafür hast du jetzt deinen Vater. Aber sicher weißt du, dass Moses das jüdische Volk aus dem ägyptischen Exil geführt hat. Und dass sie auf der Suche nach dem gelobten Land 40 Jahre lang quer durch die Wüste gezogen sind. Gleich zu Beginn gab Jahwe Moses auf dem Berg Horeb allerlei Instruktionen. Und zum Schluss bekam er die... Oh. Sehr passend, der Donnerschlag. Mir scheint, da hast du wieder mal deiner Neigung zu theatralischen Effekten nachgegeben, Engel. Naja. Also, zum Schluss bekam Moses die 10 Gebote mit, die Jahwe mit seinem göttlichen Finger auf 2 Steintafeln geschrieben hatte. Ich hoffe, wenigstens von den 10 Geboten hast du schon mal gehört. Natürlich, du sollst nicht töten und so. Ja, ja. Als Moses vom Berg Horeb zurückkam, beteten die Juden statt Jahwe das goldene Kalb an. Das war der Augenblick, in dem Moses so zornig wurde, wie Michelangelo ihn hier dargestellt hat. Wo sind diese Gesetzestafeln heute? Ja, das weiß man nicht, verschollen. Verschollen? Zuerst lagen sie im Tempel in Jerusalem. Aber seit der babylonischen... Wir wollten doch zum Lateran. Lass uns jetzt hinfahren. Ja, was suchst du eigentlich, mein Junge? Nichts, ich bin einfach nur Tourist. Aber Quinten hatte ein Gefühl, als füge sich allmählich etwas zusammen. Und als sie 10 Minuten später auf der Piazza San Giovanni in Laterano aus dem Taxi stiegen, verstärkte sich diese Empfindung noch. Denn da war sie. Piranesis gerahmte Radierung, die ihn einst bei dem alten Theo Kern so beeindruckt hatte. Nun war alles plötzlich Realität. Der turmhohe Obelisk, Der zweistöckige Renaissancebau mit der Sancta Sanctorum, der Hauskapelle der Päpste im Mittelalter und die heilige Treppe des Pontius Pilatus in Jerusalem. Was hast du, Quentin? Manchmal kommt es mir so vor, als sei die Welt zwar sehr kompliziert, aber als sei dahinter etwas verborgen, das ganz einfach und zugleich unbegreiflich ist. Zum Beispiel? Ich weiß nicht. Eine Kugel? Oder ein Punkt? Glaubst du eigentlich an Gott, Quentin? Darüber habe ich nie nachgedacht. Und du? Ja, sagen wir so. Der Gedanke, dass irgendetwas der Welt einen Sinn geben könnte, ist mir absolut fremd. Sie ist da. Na schön, aber sie könnte genauso gut nicht da sein. Das sieht so aus, als hätte dich das Heilige des Ortes berührt. Ich spüre, dass dieses Gebäude irgendeine Geschichte erzählt. Was heißt diese Inschrift dort? Non est in toto sanctior orbe locus. Nirgendwo auf der Welt gibt es einen heiligeren Ort. Und warum sollte das hier der heiligste Ort der Welt sein? Ja, das kommt mir auch etwas übertrieben vor, nur weil die Päpste hier gesessen haben. Aber sie selbst scheinen es sehr ernst genommen zu haben. Sogar der Altar ist vergittert. Ja, schau dir nur diese Schlösser an. Quinten sah die riesigen Vorhängeschlösser, die ihm bisher noch nicht aufgefallen waren. Und im selben Augenblick überfiel ihn die Angst. Wo war er bloß? In seinem Traum? War das seine Burg? Die Mitte der Welt? Der heiligste Ort der Welt. Ich glaube, jetzt weiß ich alles. Diese Inschrift könnte doch auch im Tempel von Jerusalem gestanden haben. Als dort noch... Als dort noch? Warte. Ich bin mir ganz sicher, dass hier etwas Merkwürdiges geschieht. Irgendetwas hier ist für mich bestimmt. Ich kann nicht sagen, was, aber ich werde es herausfinden. Und natürlich fand er es heraus. Wie? Wenn auch nicht ohne deine kräftige Nachhilfe. Tja, ja. Früher hatten wir es leichter. Was meinst du, Engel? Als wir in bestimmten Fällen noch direkt zu den Menschen gesprochen haben. Ja, bis diese Wesen auf die Idee gekommen sind, dass es nicht unsere Stimme ist, die sie hören, sondern ihre eigene, innere Stimme. Wir haben uns das eben bieten lassen, dass sie uns die Psychologie um die Ohren schlagen. Trotzdem, ich finde es schade. Na, vergiss nicht, warum wir die laufende Operation angesetzt haben. Weil der Dialog zwischen Himmel und Erde nicht mehr funktioniert. Weil wir einen Punkt setzen wollen. Vielleicht wird die Tatsache, dass Gott ihnen die 10 Gebote wegnimmt, den Menschen einen heilsamen Schrecken einjagen, sie zur Besinnung bringen. Zur Besinnung? Dass ich nicht lache. Mit jeder neuen Erfindung haben uns die Menschen einen Teil unserer Allmacht abspenstig gemacht und Schritt für Schritt ihre eigene Realität dämonisiert. Wenn sie wollen, können sie sogar die Erde vernichten. Sowas war nun wirklich unsere Domäne. Und es wird nicht mehr lange dauern. Dann haben sie sich auch unser exklusivstes Privileg unter den Nagel gerissen. Die Erschaffung von Leben. Aber... wo waren wir stehen geblieben? Also, um es kurz zu machen. Quinten hatte sich also in den Kopf gesetzt, dass hier, in der Kapelle der Päpste, in dem vergitterten und mit Schlössern verriegelten Altar, die Gesetzestafeln des Moses lagen. Und er hatte sich auch eine Geschichte dafür zusammengereimt, die der Wahrheit ziemlich nahe kam. Ist doch ganz klar, Papa. Kaiser Titus hat nach der Eroberung von Jerusalem die Tafel mit den 10 Geboten als Beutegut mit nach Rom genommen. Und einer seiner Nachfolger, vermutlich Konstantin nach der Bekehrung zum Christentum, hat sie heimlich den Päpsten übergeben. Die haben sie dann hinter den Gittern versteckt. Und wir werden sie herausholen. Glaube mir, mein Junge, die italienischen Gefängnisse sind nicht sonderlich empfehlenswert. Sind die 10 Gebote nicht das Risiko wert? Wenn du so fragst, natürlich. Sogar den Scheiterhaufen. Verdammt nochmal, Quinten. Du bist wohl nicht bei Trost. Wie bitteschön willst du in die Kapelle hineinkommen und wie in den Altar vielleicht die Gitter durchsägen? Indem ich die Schlösser öffne. Aha. Das kannst du. Ja. Ohne Schlüssel. Ja. Während es überall in der Kapelle von Patres nur so wimmelt, von den armen Sündern, die auf ihren Knien die heilige Treppe hinaufrutschen, ganz zu schweigen. Aber nachts nicht. Wir lassen uns einsperren, wenn die Kapelle abends geschlossen wird. Wir? Du glaubst doch nicht im Ernst, dass ich bei einem derart wahnsinnigen Unternehmen mitmache. Dann mache ich es eben allein. Ein harter Glanz lag in Quintens Augen. Die Herkunft der Leidenschaft, die ihn gepackt hatte, war Onno ein Rätsel. Was sollte er tun? Wenn er ihn alleine ließ, würde er ihn mit Sicherheit verlieren. Und wenn die Tafel nun nicht dort liegen, Quinten, wenn du dich täuscht? Dann war es eben nichts. Dann mache ich den Laden wieder dicht und wir hauen ab. Aber sie liegen dort. Ich spüre es. Und was dann? Ich nehme sie natürlich mit. Was dachtest du denn? Nochmals. Was? Dann? Ich weiß nicht, das werde ich schon sehen. Quinten verbrachte mehr als eine Woche damit, seinen Coup vorzubereiten. Er erkundete die Örtlichkeit und stellte einen minutiösen Zeitplan für seine Aktion auf. Dann war es soweit. Papa! Wo bin ich? Oh mein Gott, versteckt in einem Beichtstuhl der ehemaligen päpstlichen Hauskapelle. Meine stockkalvinistischen Ahnen drehen sich im Grabe um. Hast du geschlafen? Ja, und am liebsten würde ich weiter schlafen. Ich habe gerade von einer idealen Welt ohne Verbrechen, ohne Gebote und ohne abenteuerlustige Burschen wie du geträumt. Wie spät ist es? 9:15. Gleich geht's los. Quinten, noch können wir gehen. Wir sagen den Patres einfach, wir sind beim Beten eingeschlafen. Aber wir gehen nicht. Deine Nerven möchte ich haben. Ich sehe im Geist bereits die Schlagzeilen in den Zeitungen. Jugendlicher Kunsträuber auf frischer Tat im Heiligtum ertappt, Vater früherer niederländischer Minister als Komplize fest. Da sind die Patres. Und diese lieben alten Männer willst du also bestehlen? Ich hole mir etwas, von dem sie nicht einmal wissen, dass sie es haben. Was würde Max wohl sagen, wenn er uns hier sitzen sähe? Keine Ahnung. Er würde höchstwahrscheinlich einen Lachkrampf bekommen. Sie warteten noch eine halbe Stunde, bis die Patres verschwunden waren. Dann machte sich Quinten ans Werk. Atemlos sah Onno zu, wie sein Sohn, während er ihm mit der Taschenlampe leuchtete, wie ein professioneller Einbrecher nacheinander verschiedene Stahlstifte in die Schlösser des Altargitters schob. Das war's. Nummer 1 hätten wir. Und Nummer 2. Und Nummer 3 und 4. Geschafft. Halt die Taschenlampe ruhig, Papa. Quinten, bitte. Jetzt die Bronzetüren. Wir sind gut in der Zeit. Willst du wirklich weitermachen? Noch 2 Minuten, dann haben wir es. Mit beiden Händen zieht Quinten die Türen auf. Dahinter stand ein Reliquienschrein aus Zypressenholz mit zwei Türchen, wie bei Gepäckschließfächern am Bahnhof. Quinten öffnete sie. Leer. Wie der Innsbrucker Professor Grieser 1905 in seiner Abhandlung geschrieben hat. Quinten, selbst wenn die Tafeln tatsächlich da drin gewesen sein sollten, jetzt sind sie es nicht mehr. Machen wir, dass wir rauskommen. Nein. Ich will es noch mal gründlich nachsehen. Wozu? Du hast dich geirrt, Quinten. Los, komm schon. Lass mich, Papa. Der Schrein lag nicht vollständig auf dem Boden auf. Ein schmaler Spalt war zu sehen. Quinten legte sich auf den Bauch, die Wange auf der Stufe und leuchtete mit der Taschenlampe darunter. Der Schrein ruhte auf beiden Seiten auf flachen Steinen. Papa, ich hab sie. Du bist wahnsinnig. Das ist unmöglich, zeig her. Nicht jetzt. Hast du den Koffer? Ich will sehen, ob was draufsteht auf den Steinen. Naja. Schnell hinein damit. Wir müssen uns beeilen. Quinten packte sein Werkzeug zusammen und steckte es in den Rucksack. Einen Moment lang überlegte er. Dann schob er den Rucksack in den Reliquienschrein und ließ die Schlösser des Altargitters wieder zuschnappen. Für den ehrlichen Finder in 1000 Jahren. Gib mir den Koffer, Papa. Ja. Nichts wie raus aus der Kapelle. Sie setzten sich auf eine Bank gegenüber dem Altar. Sie mussten den nächsten Morgen abwarten. Dann war Sonntag, es würde voll werden und sie konnten unbemerkt verschwinden. So, jetzt kann uns nicht mehr allzu viel passieren. Wenn in diesem Koffer tatsächlich die 10 Gebote sind, dann kann uns mehr passieren, als du in deinen kühnsten Träumen zu vermuten wagst, mein Freund. Das wäre explosiver als eine Atombombe. Aber nur, wenn du nicht den Mund hältst. Niemand wird es je erfahren. Ich muss die Steine jetzt ansehen, Quinten, sonst drehe ich durch. Oh nein, um Gottes Willen. Was hast du? Mein Stock, ich habe meinen Stock liegen lassen. Quinten stand auf und rannte zum Altar. Er leuchtete durch das Gitter hinein. Da lag der Stock. Er kam enttäuscht zurück. Ja, so ist das nun wohl. Das ändert unseren ganzen Plan. Quinten. Schon gut, Papa, es ist nun mal passiert. Es hat keinen Sinn, noch darüber zu reden. Morgen Abend spätestens erscheint eine Nahaufnahme von meinem Stock im vatikanischen Fernsehen. Und dann? Es gibt genügend Leute, die ihn in Zusammenhang mit mir bemerkt haben. Sag mal, Quinten, ich kann dein Gesicht nicht richtig sehen, aber ich habe den Eindruck, du lachst. Stimmt. Was gibt's denn da zu lachen, lieber Himmel? Vielleicht die Aussicht auf die Reise. Welche Reise? Wir müssen aus dem Land. Egal wohin. Mit dem nächstbesten Flugzeug, in dem noch Platz ist. Ja, ich nehme an, Engel. Du hast dafür gesorgt, dass das nächstbeste Flugzeug... nach Nikosia ging. Nikosia? Wo ist das nochmal? Auf Zypern. Schöne Insel, halb griechisch, halb türkisch. Zypern? Naja, es gab einen Zwischenstopp in Tel Aviv. Das liegt, falls Sie es nicht wissen sollten, in Israel. Immerhin, das gelobte Land. Hat doch alles prima geklappt. Weißt du mittlerweile, was du in Israel vorhast, Quinten? Etwa die Tafeln dorthin zurückbringen, wo Titus sie seinerzeit hergeholt hat? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass alles von selbst in Ordnung kommen wird. Und dann waren sie angekommen, wohnten in einem kleinen Hotel in der Altstadt und sahen in einer Sturzflut aus Sonnenlicht Jerusalem mit seinen Türmen, Kuppeln und Mauern vor sich liegen. Schau mal, Papa. Das himmlische Jerusalem. Es existiert wirklich. Ja. Sie hatten den Koffer mit den beiden Steinen im Hotelsafe eingeschlossen und waren zu einem ersten Besuch der heiligen Stätten in die Stadt gegangen. Bevor sie am Nachmittag in ihr Hotel zurückkehrten, besuchten sie ein Café. An einem Nachbartisch saßen zwei alte Damen. Hast du die Tätowierung auf ihrem Arm gesehen, Papa? Als hätte die eine der alten Damen gehört, dass man von ihr sprach, schaute sie zu Onno und Quinten herüber. Ihre Augen. Nein. Eine eintätowierte Zahl. 3, 1, 4, 1, 5. Was ist mit dir? Onno begann zu zittern, wobei er das Gefühl hatte, dass das Zittern aus seinem Stuhl kam, aus der Erde, wie bei einem beginnenden Erdbeben. Was ist mit dieser Frau, Papa? Kennst du sie? Warum sagst du nichts? Was Onno gesehen hatte, war die Farbe ihrer Augen. Dieses unbeschreibliche Lapislazuli, das er in seinem Leben nur bei einem einzigen Menschen gesehen hatte, bei Quinten. Sah er Gespenster? Die eintätowierte KZ-Nummer. Wie alt wäre Max' Mutter jetzt? Ende 70, fast 80. Konnte es wahr sein, dass sie Auschwitz überlebt hatte? Er wollte nicht denken, was er dachte. Es war zu schrecklich, aber es war da und wich nicht. Wenn es stimmte, dann musste er auch die unvorstellbare Konsequenz akzeptieren. Dann war Quinten nicht sein Sohn, sondern der Sohn von Max. Dann hatte Ada ihn mit Max betrogen. Dann hatte Max ihre Freundschaft verraten. Dann war sein Angebot, das Kind aufzuziehen, nicht einfach ein Freundschaftsdienst, sondern eine Buße. Und insofern eben doch wieder ein Freundschaftsdienst. Was nun? Was war die Wahrheit? Aber wollte er sie wirklich wissen? Ist dir nicht gut? Soll ich einen Arzt rufen? Ja, mach dir keine Sorgen. Vielleicht war ich einfach zu lange in der Sonne. Am besten, ich gehe ins Hotel und ruhe mich ein bisschen aus. Ich gehe mit dir. Als Onno schon in seinem Zimmer stand, drehte er sich noch einmal um und sie sahen sich an, als ob jeder noch auf ein Wort des anderen wartete. Wenn du aufwachst, ruf mich. Ruh du dich auch ein bisschen aus, Quinten. Ja, Papa. Bis dann. Jetzt fand ich, konnte ich die Sache vollends in die Hand nehmen. Quinten stand am Fenster. Schläfrig ließ er seine Blicke über die Jerusalemer Altstadt schweifen und plötzlich fühlte er sich in einen außergewöhnlichen Zustand versetzt. Alle Geräusche rissen ab. Stattdessen hörte er das Sausen seines Blutes und das Klopfen seines Pulses. Ihm schien, als hätte er jegliches Zeit- und Orientierungsgefühl verloren. Als er zum Himmel hinaufblickte, erschien dort ein schwarzer Punkt, der langsam größer wurde. Der Rabe, der im Pantheon auf Onnos Schulter gesessen hatte. War es möglich, dass er Onnos Spur von Italien aus bis hierher gefolgt war? Der Vogel setzte sich auf die Fensterbank und schüttelte sein Gefieder. Hallo. Ich glaube, du wirst nebenan erwartet. Nächstes Fenster. Aber der Rabe kümmerte sich nicht um seine Worte und hüpfte herein ins Zimmer. Wie du willst, ich mach dir die Tür auf. Über den Flur geht's auch. Papa wird vielleicht staunen. Doch als Quinten über die Türschwelle treten will, gibt es keinen Flur mehr. Die gegenüberliegende Wand hat sich in einen unabsehbaren Raum mit Treppen und Bogengängen geöffnet, mit Fluchten von Säulengängen, Portalen, Nischen und Gewölben. Endlich. Da ist sie ja. Meine Burg. Ihm scheint, dass der Rabe auf ihn wartet, ihm wie eine Art Fremdenführer voraushüpft und flattert. Er führt ihn eine Wendeltreppe hinab und Quinten erkennt, wo er sich befindet. In der Mitte der Welt. Der Vogel sitzt wie ein Wächter vor dem grünen Safe aus dem Hotel. Quinten versteht, was er zu tun hat. Er öffnet das Zahlenschloss. Über die Kombination braucht er nicht nachzudenken. J-H-W-H, Yahweh. Und holt aus dem Koffer die beiden steinernen Tafeln. Ein leises Knistern scheint aus ihnen zu dringen. Es ist, als würde die graue Kruste beginnen zu leben sich zu bewegen, zu schmelzen. Etwas will heraus, sich befreien. Buchstaben, es sind Buchstaben aus Licht. Sie umschwärmen Quinten, sie umtanzen ihn wie ein Schwarm Schmetterlinge. Die 10 Gebote. Sie dürfen nicht entkommen. Quinten versucht, sie zu erwischen. Da hüllt Moses Buchstabenschwarm seinen Körper mit einem so gewaltigen, blendenden Licht ein, dass er darin versinkt wie der Schein einer Kerze in der Sonne. Schön gemacht, Engel. Äußerst geschmackvoll und passend. Das wär's dann wohl, oder? Noch einen Augenblick Geduld, Herr Cherubin. Wir müssen immerhin die irdische Seite dieser Angelegenheit zu Ende führen. Quinten? Schläfst du? Quinten! Um Himmels Willen, ist dir etwas passiert? Quinten! Es gelang Onno, die Tür zu öffnen. Das Fenster war geschlossen, das Zimmer leer. Die einzig mögliche Schlussfolgerung: etwas war geschehen, was schlicht und einfach nicht möglich war. Es überraschte Onno nicht, dass der Koffer, den ihm das Mädchen an der Rezeption aus dem Safe geholt hatte, leer war. Denn er wusste plötzlich mit absolut unumstößlicher Gewissheit, dass Quinten ihn für immer verlassen hatte. Dass er vom Erdboden verschwunden war und nie wieder zurückkehren würde. Ja? Sophia? Hier ist Onno. Onno Quist. Onno? Hör ich richtig, bist du das? Ja. Von wo rufst du an? Aus Jerusalem. Unglaublich, dass du ausgerechnet jetzt anrufst. Als hättest du es gespürt. Was gespürt? Onno, ich komme gerade von Adas Einäscherung. Ich habe noch den Mantel an. Entschuldigen Sie bitte, Sophia, mir schwirrt der Kopf. Ada ist... Das arme Kind. Es hätte schon viel früher passieren müssen. 17 Jahre, das ist doch himmelschreiend. Du wirst sicher Quinten sprechen wollen, aber er ist nicht da. Er weiß noch von nichts. Deshalb rufe ich an. Wegen Quinten. Wir sind uns begegnet in Rom. Ach. Und dann nach Jerusalem geflogen. Und jetzt ist er verschwunden. Seit wann? Seit einer Stunde. Ach, mach dir keine Gedanken. Er kommt schon wieder. Als kleines Kind war er auch immer weg. Fragst du dich gar nicht, warum Ada so plötzlich gestorben ist? Sie meinen... Sie haben... Ja. Es ging ja zuletzt so schlecht, dass man es einfach nicht mehr mit ansehen konnte. Gebärmutterkrebs mit Metastasen, Nierenversagen. Ich erspare dir die Einzelheiten. Ja. Ja, und ich musste es tun. Und wie? Mit einer Überdosis Insulin. Am Samstag während der Besuchszeit. Keiner hat was bemerkt. Man hat überhaupt erst am Sonntagmorgen entdeckt, dass sie tot ist. Am letzten Samstag? Während Quinten und ich... Aber das ist doch nicht möglich. Versteh dich nicht. Am Samstag. Oh mein Gott. Onno? Hallo, Onno. Bist du noch dran? Mir ist plötzlich ganz schwindlig. Onno? Onno? Ja. Irgendetwas in meinem Kopf geht schief. Onno? Ich glaube... Oh. Lass sofort einen Arzt rufen. Ich nehme das nächste Flugzeug. Ich hole euch. Ja. Das reicht jetzt, Engel. Schluss mit diesem Menschenkram. Hauptsache ist, dass wir gerade noch rechtzeitig vor der Jahrtausendwende die Gesetzestafeln zurückbekommen haben. Wo ist unser Abgesandter jetzt? Ins Licht zurückgekehrt. Und was ist mit den Tafeln passiert? Die städtische Müllabfuhr von Jerusalem hat das erledigt. Sie waren sowieso nicht mehr brauchbar. Ein einziges Chaos, wie ein umgestürzter Setzkasten. Wie auch immer, es ist vollbracht. Wir haben ausgedient. Die Welt hat ausgedient. Die Menschheit hat ausgedient. Das Einzige, was uns nach mehr als 3000 Jahren blieb, war die Rücknahme der 10 Gebote. Eine machtlose Geste natürlich, schaler Trost, symbolische Handlung, melancholischer Abschied. Aber sie waren auf Erden der entscheidende Dreh- und Angelpunkt, der Vertrag des Chefs mit der Menschheit. Von nun an hat Lucifer freie Hand. Die Hölle wird auf der Erde losbrechen, die Menschheit ersticken in ihrem eigenen Müll, in Satans Scheiße. Aber wenn die Menschen wüssten, was wir getan haben, würde sie das nicht zur Umkehr bewegen? Ich könnte dafür sorgen, dass... Mach dir doch nichts vor! Kein Schwein würde es glauben, selbst wenn sie es wüssten. Vielleicht, dass sich ein paar tausend Gerechte darüber aufregen würden, aber bald darauf hätten sie es wieder vergessen. Es passiert ja alle Tage was Neues. Nein! Hör auf! Es ist zu spät! Fines Komödie! Wir könnten es wenigstens versuchen. Schluss! Lassen Sie uns etwas ausdenken. Schluss! Du gehst in Rente, Engel! Danke für alles. Auch im Namen des Chefs, dem ich jetzt gleich Bericht erstatten werde. Adieu. Dann werde ich es eben allein versuchen. Haben Sie gehört? Ich lasse das nicht einfach auf sich beruhen. Was bilden die sich eigentlich ein? Was meinen die eigentlich, wer sie sind, diese Menschen, diese Emporkömmlinge? Antworten Sie! Antworten Sie, ey! Die Entdeckung des Himmels. Hörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Harry Mulisch. Aus dem Niederländischen von Martina den Hertog Vogt. Funkbearbeitung Valerie Stiegele. Sie hörten den zweiten Teil, die Erfüllung. Es sprachen Engel Ulrike Grumbiegel, Cherubin Gerd Baltus, Onno Quist Cornelius Obonja, Max Delius Philipp Moog, Sophia Brons Marlene Diekhoff, Helga Hartmann, Ulrike Grote, Quinten Quist als Kind, Ivo Möller, Quinten Quist als junger Mann, Jens Wawrczeck, Krankenschwester, Regine Lamster, Theo Kern, Werner Rehm, Piet Keller, Gerd Samariter, Parteivorsitzender Koos, Jörg Gillner, Polizeibeamtin, Monika Barth, Arzt, Raimund Lang. Der Ansager war Siegfried W. Kernin. Technische Realisation Jutta Liedemitt und Christine Berger. Regieassistenz Gabriele Rusch. Regie Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks aus dem Jahre 1999.